Laut Meldungen hielten die Organisation Menschen für Frieden und Vereinigung und die anderen Bürger- und Gesellschaftsorganisationen Südkoreas, die gegen die Staatsstationierung vorgehen, am 31. Mai vor dem südkoreanischen Verteidigungsministerium eine Pressekonferenz ab und kritisierten die Armee, die die zusätzliche Einfuhr von 4 Abschussrampen von Saad verbogen hielt. Und dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tonglust zufolge verlangte an demselben Tag die nationale Aktion gegen Saad-Stationierung den sofortigen Stopp und Widerruf der Stationierung von Saad.